Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor von Elfen und Feen, hohe Stimmen, die verzaubern. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elber. Thank you. Das waren die englischen Cocteau Twins, die ab Anfang der 80er durch ihren seltsamen Sound auffielen. Der war selbst in Zeiten des New Wave doch etwas andersartig, das auch dank der Stimme von Sängerin Liz Fraser. Sie hat auch Auflösung der Cocteau Twins Ende der 80er beim Massive Attack mitgewirkt und ist dann schließlich von Peter Gabriel entdeckt worden, auf dessen Album OVO sie einen Song singt, der darauf schließen lässt, dass Liz Fraser bestimmt noch öfters zu hören sein wird und ein wenig die Nachfolge von Kate Bush angetreten hat. Did you see it move? There's something there. It's in this very cloth that I weave. In the most peculiar ways that we behave. It's the time of the turning and the old world's falling. Nothing can do can stop the next emerging time at the turning, and we better learn to say our goodbyes. Thank you. Das war die belgische Sängerin Venja mit dem bezaubernden Song It Rains in My Heart von dem Album A Dash of Soul. Von Belgien nach Norwegen, von dort starteten Bel Canto, die Symbiose aus elfengleichen Stimmen und schmissigen Rhythmen. Die Formation gibt es zwar länger nicht mehr, dafür bleiben einige Songs wirklich unvergessen. Beispiel Unicorn aus dem Jahr 1992. Hier sind Bel Canto. Wenn es um himmlische Stimmen und elfengleichen Gesang geht, dann sind die australischen Dead Can Dance schnell im Gespräch, bei denen Lisa Gerard mitwirkte. Mittlerweile haben sich jedoch eine Menge andere Formationen eingefunden, die den Geist dieser Gruppe in sich tragen und auf ein ähnliches Erfolgskonzept setzen. Atmosphärische Soundtracks und engelhafte Stimmen. Hören wir von den Deutschen Impressions of Winter das Stück The Dance. Können in Deutschland auf eine große Fanbase bauen. Die Formation Milamar, die mit interessanter Instrumentierung und gezieltem und gekonnten Gesang ihre Hörer in Schwingung versetzen. Das Stück, genau wie das von Impressions of Winter, kommt von dem Sampler Fairies, Elves and Angels, Volume 1 und nennt sich Like a Cannibal. Dusty Trails gehen da einen etwas anderen Weg. Sie praktizieren eher so etwas wie modernes Easy Listening, wo die Stimme einen gewaltigen Teil zu beiträgt. Hören wir Dusty Trails mit Esquisite. Est-ce que tu m'aimeras demain comme tu m'aimais aujourd'hui? Est-ce que je tiendrai ton regard? Regarderont tes yeux autre part? Est-ce que nous nous aimerons pour toujours? nochmal zurück zu Peter Gabriel. Er ist ja selbst Künstler und Sänger, aber auch so etwas wie ein Entdecker. Er hat sich im heimischen Bath in England mit den Real World Studios eine Arbeitsatmosphäre geschaffen, die ihm erlaubt, Künstler aus aller Welt einzuladen, um für sein Real World Label neue Aufnahmen zu machen. So wurde auch die Tibetanerin Jüngchen Lamor von Gabriel entdeckt und es muss die unverwechselbare Stimme gewesen sein. Hören wir Jüngchen Lamor mit Happiness. Thank you. Der Brite Carl Jenkins, der ähnlich wie Michael Cretu mit Enigma seine Art von Weltmusik mit Adimus verwirklicht hat. Mal keltisch, mal afrikanisch, aber immer auf recht hohem Niveau. Wir hörten Adimus mit dem Stück Adimus. Oder Adiemus. Nicht ganz unähnlich, aber vielmehr auf die Tanzfläche schielt Dario G. und landete prompt mit Dream to Me einen Hit an der Schnittstelle schöne Gesänge und angesagte Rhythmen. Was wäre eine Sendung mit dem Titel Von Elfen und Feen ohne die portugiesischen Maradeus, deren Sängerin zwar nicht in so hohe Tonregionen vorstößt, dafür aber das, was sie macht, nämlich ihren Fado-Gesang, so unglaublich authentisch und mitreißend. Hören wir Maradeus mit Haya Uke Huwe. das war's auch schon fast in dieser Ausgabe des Soundchecks, die ich mit Laibach beenden möchte, mit einer reinen A-Cappella-Version des Beatles-Klassikers Across the Universe. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sag jetzt schon mal Tschüss. Words are flying out like endless rain into a paper cup. They sleep while they pass their sleep away across the universe. Of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Nothing's gonna change.